schau mich an, als wär ich ein krimineller Bastard. Nur weil Kanna mein Bruder ist, was das? Ich sag nicht, ich hasse das, komm, lass das, nein. Ich spring über mein Ziel, ein Überfall findet die zu viel. Aber kleine Kinder zu missbrauchen ist fein, immer noch nein. Wir töten Menschen, die Menschen töten, weil Menschen töten Falsches. Sag mir genau, was an diesem Satz falsch ist. Sag nicht, wir sind nur Kinder. Sogar ein Behinderter würde sagen, ihr seid behindert. Warum müssen wegen euch Leute sterben? Die Bundeswehr ist eine Reichsinsverderben. Sie spreche, wir gehen unter. Sie beten Vater unser, sie lagen im Dreck. Ihr schließt die Augen und die Toten sind weg. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Denn ich bleibe Rap. Ich bleibe Rap, egal was ist. Ich bleibe Rap, egal wer mich disst. Ich bleibe Rap, egal wer du bist. Denn ich bleibe Rap.